und mögen die anderen erzählen, dass Liebe und Treue vergeht. Für zwei, die wie wir sich gefunden, bleibt das Wunder der Liebe bestehen. Ein ganzes Leben lang.